Region. Mit Volker Frank. Lars soll ein neues Kino bekommen. Derzeit laufen die Verhandlungen der Offenburger Forum Kinoinvestoren mit der Stadt über den Bau eines Kinos mit 4 Sälen und 700 Sitzplätzen am Urteilsplatz. Einbrecher in Malberg festgenommen. Die 3 jungen Männer hatten versucht, in ein Altenpflegeheim einzudringen, wurden aber vom Personal überrascht. 40 Tonner aus Portugal auf der A5 bei Offenburg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. 3 Bremsscheiben waren völlig ruiniert, das ABS kaputt. Alarmbereitschaft an Acher und Rench. Pegel erreichte vergangene Nacht 5-Jahreshoch. Die Steuerzentralen der Rückhaltebecken wurden besetzt. Inzwischen sank der Pegel wieder. Ausführliche Meldungen aus der Region wieder um 12:30 und unter funkhaus-ortenau.de. Und jetzt alles, was Sie sonst noch wissen sollten, mit Ursula Lampe. In Heilbronn hat ein Mann auf offener Straße um sich geschossen. Nach Polizeiangaben wurde dabei ein Mensch schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig und scheint mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet zu sein. Die Polizei hat den Bereich großräumig abgeriegelt. Die Ermittler schließen eine Beziehungstat nicht aus. Ein Land hält den Atem an. In einem ergreifenden Staatsakt haben sich die Tschechen von Václav Havel verabschiedet. Staatsgäste aus aller Welt gaben dem Ex-Präsidenten das letzte Geleit. Christian Rümkopf. Es war ein würdevoller königlicher Abschied, den die Tschechische Republik ihrem verstorbenen Dichterpräsidenten Václav Havel bereitet hat. Dem Mann, der ihnen in der samtenen Revolution von 1989 die Freiheit gebracht hat. 1000 Gäste aus 42 Ländern kamen zur Trauerfeier in den Prager Veitsdom. Alle würdigten Havel als einen mutigen, einzigartigen Menschen. Alles in allem hat Václav Havel etwas geschafft, was ihm hier so schnell keiner nachmachen wird. Er hat seinem kleinen Land das Ansehen einer großen Demokratie gegeben. Das Baby, das heute tot in Potsdam gefunden wurde, ist möglicherweise getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, seien bei der Obduktion Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung gefunden worden. Ein Anwohner hatte am Vormittag den Leichnam nahe einer Bahnstrecke entdeckt. Bei dem toten Säugling handelt es sich um ein Mädchen. Sie helfen anderen, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Immer mehr Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Nach einer aktuellen Studie tut dies mehr als jeder 4. Berufstätige, weit mehr als noch vor 10 Jahren. Besonders der Sport profitiert davon. In diesem Bereich engagiert sich jeder 3. Ehrenamtliche. Weihnachten im All. Einen Tag vor Heiligabend sind 3 Raumfahrer auf der internationalen Raumstation gelandet. Ihre Sojus-Rakete dockte planmäßig und ohne Zwischenfälle an der ISS an. Die Station ist damit jetzt wieder mit 6 Raumfahrern besetzt. Sie sollen bis Mai im All bleiben. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Hummel, dem Tri-AG-Gebrauchtwagenzentrum und Renault-Haupthändler in der Ortenau. www.tri.ag. 3:07, Halle Autofahrer. Momentan keine Meldungen über Staus oder Behinderungen. Ihnen allen eine gute, freie und sichere Fahrt. Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Bassdrum? Hörst du nicht die Bassdrum? Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Bassdrum? Hörst du nicht die Bassdrum? Jetzt geht's los! Wow, jetzt geht der Spaß so richtig los! Jetzt abheben! Alles andere ist Spiel. The Christmas Edition. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die irren Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Santa, der den Kopf verdreht. Ich weiß genau, it's my time,

enthalten kann. Liebe hat sich den Starken gewählt, verloren, wenn man zu den Schwächeren zählt. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Die Hitradio Ohr Silvesterparty in ganz Offenburg. In 15 Locations feiern mit DJs und Bands. Riesenfeuerwerk vorm Rathaus. Tickets im Vorverkauf bei allen teilnehmenden Kneipen und Clubs. Ab 22 Uhr. Live on air. Der Startschuss ins neue Jahr mit Hitradio Ohr. Präsentiert vom E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. Ein Kaffee bitte und die Tageszeitung. Haben Sie gar nicht getankt? Nee. Steigen auch Sie auf einen verbrauchsoptimierten Mercedes um und sichern Sie sich 3.000 Euro extra beim Kauf einer neuen A, C, E oder SLK-Klasse sowie eines Viano. Effizienz zahlt sich aus. Jetzt bei S&G, Ihrem Mercedes-Benz-Partner in Offenburg, Aachen und Kehl. www.sug.de. Alfons Schuhbeck verrät seine Tricks. Mein feines Zweierlei ist was ganz was Feines. Zu dem Rindfleisch kommt Hüttenkraut dazu, eine fruchtige Tomaten-Chili-Vanillesauce und drei Würstel vom Hönes. Herr Schuhbeck, und was empfehlen Sie dazu? Einen großen Hunger. Hüttengaudi Finale mit Schuhbecks feinem Zweierlei und dem Camembert Chicken. Nur für kurze Zeit bei McDonald's. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Fernseher ohne Fernbedienung. Haargel mit Zement. iPods ohne Kopfhörer. Zeitschriften im DIN A47 Format gibt es nicht, weil es Marktforschung gibt. Wir fragen, Sie antworten. Gemeinsam bewirken wir was. Mit seriösen Umfragen, selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne nervige Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Danke für Ihre Meinung. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Hart, härter, edel 4x4. Ihr Offroad-Spezialist in Lahr. Hinter am Steuer des Hammer brettern Sie durch die Prärie, überwinden Hindernisse, heizen durch Riesenpfützen und Schlammlöcher. Stundenweise in der Region oder auf unseren legendären Touren durch die Karpaten oder die Sahara. Infos unter edle4x4.de. Die Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und einer Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. Hit-Radio Ohr. Hit-Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Ladies and gentlemen, it's time for the Christmas Countdown. Merry Christmas, everybody! A Happy New Year! Last Christmas, I gave you my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Hallo Nachtschwärmer, da bin ich wieder. We wish you a Merry Christmas. Es ist wieder Freitag und hier geht's powermäßig ins Wochenende. Die Weihnachtsbotschaft. Schwester, nehmt euch in Acht. Ho, ho, ho. Raus, raus komm ich her. Ho, ho, ho. Oh, oh. Lasst uns in die Hände klatschen, denn die schönste Zeit ist da. The fucking mic on. Push the button. Mic check. Baby check, baby 1, 2, 3, 4. Check, baby 1, 2, 3. Check, baby 1, 2. Check, baby, check, baby 1. Hi, my name is what? My name is who? My name is Kai. My name is what? My check, baby 1, 2, 3, 4. Check, baby 1, 2, 3. Check, baby 1, 2. Check, baby, check, baby 1. Shout it. 19:23 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer. Wie immer freitags. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Das hat sogar mein Freund und größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten mitbekommen. Ha, Erl, was gibt's? Heute aber zusammenreisen, mein Freund. Ha? Ho, ho, ho. Was willst du denn zu Weihnachten? Ja, ich will, dass du immer freundlich bist. Aber frag lieber mal deine Kinder, was die wollen. Ein CD-Player. Spielzeug. Eine Armbanduhr. Playboy ist hitten. Ja, danke schön. Die Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Also, dann steht uns ja nichts mehr im Wege. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Merry Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. Yeah. Der junge Mann verlangt einen Blumenstrauß für seine Freundin im Blumenladen. Nehmen Sie Rosen, wenn Sie kosen, scherzt die Verkäuferin neckisch. Oder Narzissen, wenn Sie küssen. Dann meinte der junge Mann, dann geben Sie mir bitte einen Strauß Wicken. Alles klar. Oh ja, Blondie hat wollen zum Film. Sie ist ein richtiges Busensternchen. Und dann erklärt sie zum anderen, ich war gestern zu Probeaufnahmen in Hollywood und musste den ganzen Tag reiten. Und hast du die Rolle bekommen? Leider ich nicht, aber das Pferd. Alles klar, ja. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Der Actionfreitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Actionfreitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Party Rock! Yeah. make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel this tonight. And we gon' make you lose your mind. Yeah. We just wanna see you. Willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Hier geht's ins weihnachtliche Wochenende. Genau. Wir haben noch Gewinnspiele, jede Menge Spaß. Oh, ganz heiße Songs hier. Hallihallo. Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halleri, halleri, hallero. Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Wo ist nur ein Katzenklo? Baby girl, I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl, once you get a dose of dope, you gon' want. on your nose and looking, baby girl. When you make me, I want you there. I want you there, yeah, baby girl. I don't got a huge old house, I really don't want to have you, baby girl. I ain't got a motorboat, but I can hold your nose and looking, baby girl. Don't you get a dose of dope, you gon' want your nose and looking, baby girl. When you make it, I want you there. I want you there, yeah. Wir haben 19.40 Uhr. Willkommen nach Schönau, wer sich noch zugeschaltet hat. Al, was gibt's, Schuhverkäufer? Ich hab's geschafft. Was denn? Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Yay, Al, super. Your DJ tonight just wants to say... I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?

einfach näher dran. Hey, guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! So, nach schon mal, mein Einsatz ist heute in einer Woche, mein erster. Und zwar nach dieser Sendung, heute in einer Woche, fahre ich ganz schnell nach Aachen ins Codex und da bin ich im zweiten Club Black Forest, nennt er sich. Bin ich schätzungsweise so gegen 24 Uhr, halb eins. Und da lege ich auf. Und dann natürlich, das dürfte allen schon bekannt sein, bei der Hitradio Party Silvesternacht in Bugs bin ich da. Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de. Da könnt ihr erstmal an ältere Sendungen runterladen. Oder ihr geht auf die zwei Links, einer zu Wake in Wien und einer zu Facebook und klickt bitte da drauf, dass wir uns kennenlernen. Okay. So, jetzt kommt Codex dran. Und da ist ja volles Programm über Weihnachten. Heute Freitag. Weil pompös. Pompös. Mit zwei Ö und zwei S. Ab 22 Uhr Einlass. Schmückt mit uns den Weihnachtsbaum, heißt im Codex die Unterüberschrift. Und zwar bringt mit Weihnachtskugeln, Lametta, Lichterkette, Weihnachtsschmuck, Holzschmuck, egal, alles was für den Weihnachtsbaum passt. Und ihr bekommt ja jedes Teil 5 Euro. Das gilt aber nur bis 0 Uhr und maximal 3 Stück. Irgendein Haken muss ja dran sein. Ball pompös heute. Außerdem ab 23 Uhr live Maximum Clubbing. Maximum Clubbing. Dann morgen Samstag. Merry Xmas, fröhliche Weihnachten am Heiligabend. Und zwar Einlass ab 23 Uhr. Jeder, der als Nikolaus Weihnachtsmann kommt, erhält Eintritt frei. Die Wahl zum Weihnachtsmann 2011. Erster Preis 100 Euro, zweiter Preis 50 und 25 Euro Freiverzehr. Morgen am Heiligen Abend. Sonntag, 25. Dezember, Mützennacht oder Zipfelnacht. Jeder mit Mütze bekommt 10 Euro Freiverzehr. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, Buchstaben-Bingo. Das hatten wir schon mal. Und zwar bekommt ihr zu jedem Longdrink Buchstaben. Und wenn ihr die zusammensetzt und bringt Smirnoff zusammen, bekommt ihr eine Flasche Smirnoff. Bis 0 Uhr jeder Longdrink 2 Euro. Das am zweiten Weihnachtsfeiertag. Da ist nämlich Tauschen und Sammeln angesagt. Okay, das wiederhole ich nachher später nochmal. Bleiben Sie in Ihren Zimmern! Da ist ein Verrückter! Und der Bundesanstandsminister warnt! Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, ja da. There's no business like Sau Business. Ja. Ja, Night Tonight, eh? Baltimore, Tarzan Boy. Natürlich grüße alle die Nachtschwärmer, die draußen im Radio sind. Bitte dreht voll auf. Und vor allem guckt, dass ihr eine richtige Anlage habt. Nicht über so billige Anlage, wo kein Bass drauf ist. Nachtschwärmer, das ist Pflicht. Und alle, die noch bei den Weihnachtsvorbereitungen sind, hallo Nachtschwärmer. Jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Okay. Ja, nach schon mal. Jetzt kommt ein ganz bekannter Talkshow-Moderator. Der imitiert einen noch bekannteren Mann. Ich möchte wissen, wie heißen die zwei. Seid ihr mit dabei? Aufgepasst. Übrigens, wer gewinnt, kann sich einen Mix raussuchen. Entweder Italo, 80er, 90er, Freestyle oder House. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Also. Und schon geht's los. Ja! Jetzt kann es losgehen, Freunde! Die Internetversion der aktuellen Ansprache unseres Bundespräsidenten für den Jahreswechsel 2011-2012. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Business Class fliegen und Economy bezahlen. Das scheint für viele in unserer Gesellschaft im vergangenen Jahr das Motto gewesen zu sein. Außer Rand und Band geratene Finanzmärkte haben viele Banken an den Rand des Kollaps getrieben. Gut, wer in solchen Krisenzeiten Freunde hat, die Frauen haben, die Geld haben. Maria, Josef und das Christkind fanden keinen Platz in der Herberge. Da hat sich vieles bei den Herbergsbesitzern zum Guten gewendet. Sei es auf Mallorca, sei es in Florida. Chancengleichheit muss auch im neuen Jahr ein wichtiges Anliegen bleiben. Was in Hannover richtig war, kann in Berlin nicht falsch sein. Und welche Strumpfhosen meine Frau trägt, das bleibt Victoria's Secret. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten und guten Flug. So, wer kann mir sagen, wer das ist? Ja, jetzt können wir es ins Internet stellen. The storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday and let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. 0781-504-33 und die 11. Bitte ruft an. Riders on the storm. Hallo, Tour zusammen. Ist ja krass, Mann. Warte, kann mir mal einer sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Das hier ist eine Party, also entspann dich. Können Sie mir den Scherz erlauben? Ich hab euch gewarnt. Michael Jackson. So, jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten, den Klaus aus Willstedt. Hallo, Klaus. Hallo. So, bitteschön, sag mal was. Das war der Matze Knopf. Der Matze Knopf? Leider nicht, Klaus. Das ist umgelaufen. Das ist umgelaufen. Leider nicht, Matze Knopf ist nicht. Er ist auch ein Spezialist. Michael Jackson. Jackson. Meine Leitungen glühen, Nachtschwärmer. Ich bin jetzt gelandet beim Klaus in Gengenbach, ja? Na, okay, Klaus nicht ganz, sondern Thomas. Ach, Thomas, Entschuldigung. Ja, ja, ich hab's falsch abgelesen. So, Thomas, wir hören alle deine Lösung. Ja, das war unser Harald Schmidt, ne? Ja. Und der hat den Christian Wulff parodiert. Genau, das ist es. Dankeschön, Thomas. Du hast gewonnen. Ja, schön, danke. Schöne Weihnachten, Thomas. Ja, euch auch allen. Tschüss. Ciao. Wow. Gewinner, gratuliere! Gratuliere! Hallo zusammen! Ist ja krass, Mann! Warte, kann mir mal einer sagen, was hier eigentlich gespielt wird? Das hier ist eine Party, also entspann dich! Können Sie mir den Scherz erlauben? Bye.

Christmas. Oh. Radio Ohr. Einfach näher dran. Santa Kuduro. Uhr 28, kurz vor halb neun. Willkommen, Nachtschwärmer. Hier geht's ins weihnachtliche Wochenende. Ja, mit viel Freude. Ins weihnachtliche Wochenende, genau. Die doofe Witze-Ecke. Hier wird schon vorher gelacht. Dann fangen wir mal an. Nachschwimmer, was ist der Unterschied zwischen einer Rehkeule, einer Wolljacke und einer 17-Jährigen? Die Rehkeule, die wird gespickt. Die Wolljacke, die wird gestrickt. Und die 17-Jährige, die wird 18. Na, ihr hattet gedacht, hä? Eine Anfrage an das Bravo Dr. Sommer Team. Frage: Ich kann nur noch mittels Sandpapier oder ähnlich Raumstoff onanieren, weil mein Penis zu unempfindlich ist. Habe ich da eigentlich ein großes Problem? Antwort: Ja. Aber nicht mehr lange. Dankeschön. Immer schön weiter rubbeln. Das ist der Power am Wochenende. Nachtschwärmer Spezial. Von der besten Musik will ich noch mehr. Für mich ist das vorbei mit der Gebührenschneiderei. Radio privat, ich bin dabei. Außenlos starkes Radio, was ich da höre. Überknaller von diesem Jahr und der wird noch ins nächste Jahr reinreichen. Da bin ich mir sicher. Wie geht's euch, Nachtschwärmer? Alles klar. Ja, viele sind bestimmt schon oder immer noch bei den Weihnachtsvorbereitungen. Ich muss ab und zu einen Weihnachtssong mit einem Binden hier oder das hier. vielen kleinen Engels tun sich rum in ihrem Tee. Nun das Ganze mit einem fröhlichen Festtagsgesang. Schmück den Baum mit bunten Kugeln. Yeah! Lange die Mails, die jetzt schon langsam eintreffen, auf hitradio-ohr.de. Wünsche alle Nachtschwärmer schöne Weihnachten. Spiel doch mal wieder den Technomix aus den 90ern. Der Daniel aus Messstetten. Und der Jans André wünscht auch frohe Weihnachten. Danke. Da war noch den Matthias aus Rheinau. Wir wünschen dir, alle Nachtschwärmern in Rheinau, meinen Arbeitskollegen bei der Stadtverwaltung Rheinau, besonders der Freder Glicke oder Ricke aus Appenweier, einen wunderschöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Schuhladen von meinem Freund Al. Womit kann ich dienen? Ich will, dass Sie mir mein Geld zurückgeben. Die Schuhe, die Sie mir verkauft haben, sind für mich genauso nutzlos wie ein Kamm für Sie. Einmal habe ich sie getragen und sie sind sofort an der Seite geplatzt. Wenn ich Ihnen das erklären darf, das ist wie bei einem Aufzug. Es gibt eine 2 Tonnen Gewichtsbeschränkung dafür. Was halten Sie davon, wenn ich die Sohle direkt an Ihre Füße nagle? Hello, boys and girls. Today, der ist unmöglich, Al. So kriegst du keine Kunden. So laufen sie dir weg. Wen interessiert's? Ja. Push the button. My finger is on the button. I came to dance.

Frische Eier direkt von unseren Höfen Adam und Zapf gibt's hier in der Region. Ihr Johann Adam. Und Ihr Martin Zapf. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Mann, neulich habe ich ein anständiges Werkzeug gebraucht. Ich habe es im Baumarkt gesucht, aber nichts gefunden. Da hat mir der Verkäufer einen Tipp gegeben. Asal, Baubeschlag in Offenburg im Drachenacker. Und da habe ich dann genau das gefunden, was ich wollte. Werkzeug in Profiqualität. Tja, wer clever ist, kommt gleich zu uns. www.asal-baubeschlag.de. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Hey guys, let me tell you what you can do. If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Yeah. Wow. Kommenden Freitag bin ich wieder hier. Das ist nämlich ein Tag vor Silvester. Und nach der Sendung, die hört ja um 23 Uhr auf, fahre ich nach Aachen ins Codex und dann lege ich dann weiter auf im kleinen Club. Wer Lust und Interesse hat, kommt vorbei. Ab 23 Uhr ist ja die Live-Übertragung dann aus dem Codex live direkt. So, apropos Codex. This is the sound of alternates. Genau. Das volle Powerprogramm über Weihnachten. Heute Freitag geht's wieder ab im Codex. Und zwar heißt da Ball pompös. Pompös. Schmücke mit uns den Codex-Weihnachtsbaum, so heißt die Unterüberschrift. Für jedes Teil, das er mitbringt, sei es eine Weihnachtskugel, Lametta, Lichterkette, Weihnachtsschmuck, möglichst selbst gebastelt, Holzschmuck und so weiter, bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr. Die Aktion gilt aber nur bis 0 Uhr. Also bis 24 Uhr heute. Und dann maximal nur 3 Stück. Nicht, dass die Kartonweise ihr altes Zeug vorbeibringen. Ja. Yeah. Heute Freitag, Pompeys. Adriano Milano sind die DJs und DJ Tom und Johnny F. im Kleinclub. Morgen Samstag, heiliger Abend, ganz dezent. Merry Xmas im Codex ab 23 Uhr erst. Jeder, der als Nikolaus oder Weihnachtsmann kommt, freien Eintritt. Und es wird der schönste Weihnachtsmann oder das schönste Outfit gewählt. Erster Preis 100, zweiter 50, dritter 25 Euro Freiverzehr. Das ist morgen Heiliger Abend. Dann kommt jetzt der Sonntag, erster Weihnachtsfeiertag. Jeder mit Weihnachtsmütze bekommt 10 Euro Freiverzehr. Das ist ein volles Programm, Nachschwärmer. Und Montag, zweiter Weihnachtsfeiertag, da ist Buchstaben-Bingo dran. Buchstaben-Bingo, das hatten wir ja schon mal, ne? Für jeden Longdrink gibt's Buchstaben. Und ich habe erst mal umblättern müssen. Wer Smirnoff zusammenbekommt, bekommt eine Flasche Smirnoff kostenlos. Eine 0,7 Liter Flasche, ja? Und bis 0 Uhr kostet jeder Longdrink 2 Euro. Das Codex wünscht frohe Weihnachten. Eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime. Here's my Christmas message to all you Christmassy people. Hope you get lots of toys and eat lots of Christmas pudding and Christmas tea. This is the spirit of Christmas to come. Everybody.

never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles running from the bitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling. Ja, super. Jetzt bin ich in Friesenheim beim Florian. Hallo Florian. Hallo. Ja, so, jetzt erzähl uns mal, wie diese Serie heißt. Two and a Half Men. Ja, genau, das weiß jeder. Dankeschön, Florian. Schöne Weihnachten. Tschüss nach Friesen. Wochenende Nachtschwärmer, willkommen und alle, die noch dabei sind. Ein zweinachtliches Wochenende. It's Party Time. Party! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. Before Christmas and all through the... Hold it now, wait, hold it, let's play it out. Mother Sheba. Porra Mercedito, ¿qué iba a decirte? Con este disquito no puedo parar de bailar. Das Weihnachtsfest ist für mich die schönste Droge der Jetztzeit. Es erfüllt die Funktion der Verdrängung von Sorge und Stress über die Intensivierung des Gegenwartserlebnisses zur Flucht in nostalgische, regressive Zustände, die dem Traum bei halbwachem Zustand ähneln. So meinen Flender und Raue in Brun, die Kunst des Weihnachtens... Christmas tree. It's party time. Hey! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. La gente está muy loca. La gente está muy loca. Yeah. What the fuck? Girl, you know what it is. Girl, you know what it is. Follow me to the flow. Follow me to the flow. You can bring a couple friends. You can bring a couple friends. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. They can drink a little more. Oh, you don't hear me though. Oh, you don't hear me though. They can drink a little more. Sip a little hand and I'm good to go. Got the hood feeling so remarkable. When the crack hits flow, I'm out the dough. Won't stop, and you don't stop. I was a terror since the public school era. Backroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking punks was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the trade loose and the deuce dukes in my bubble goose. Now I got the knack in my knapsack, lounging black. Smoking sacks up and axing sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Gotta throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and fucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party, and bullshit and party. Hugs from the honeys, pounds from the roughnecks. See my man say that I knew from the project. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, 222s in my

Also, mein Freund, du hältst dich zu viel auf dem Weihnachtsmarkt auf. Gut, dass er bald abbaut. Aber das hat ja keinen Wert. Du bist ja schon wieder hackedicht, Erl. Das ist ja nicht normal. Nachtschwärmer. Ich habe hier echte Probleme mit dem Kerl. Hey, Erl, weg hier. Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Weg hier. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Erl Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nein, bleib hier weg. Kommt, jetzt bringen wir unseren Bundy-Weihnachtskampfruf aus. Oh, Bundy. Tonight just wants to say a very Merry Christmas. Somebody don't like right. Burn my mind. Let it rain over me. Miss Worldwide. Schwarz-Rot-Gold, jetzt yes, Miami Ice. Bringt den Remix, Baby, und du denkst dir nice. Und du weißt, Baby, diese Nacht wird heiß. Diese Nacht wird Eis, diese Nacht zu zweit. Du bringst noch zwei mit, ich sag bestimmt nicht nein. Bring Freunde mit, ich bring Freunde mit. Denn hier und jetzt ist der Club, in dem du Freunde triffst. Ich trink rum aus Kuba und ich rauch Corriba. La Dolce Vita, diese Mamacita. Victoria's Secret, Fashion Show. Ich hab wieder meine Geizen und die besten Hosts. Mach wieder mal die Kasse auf das meiste Mo. Gib für alle eine Runde aus, Cheers und Prost. Yes, dieser Toast auf die Hardcore Days. Lass es scheinen, regnen, yes, let it rain. Das ist Gucci-Shit, so wie bei Money Boy. Das ist alles echt, das ist Haute Couture. Das ist ein iPhone 4, mach ein Foto hier. Ich kepp Flaschen im Club, fülle Kassen im Club. Stehe heute auf der Bühne für die Massen im Club. Und was dann nach der Show? Dann kommt die Aftershow. Und dann feiern wir zusammen bis zum Abendrot. Bis zum Morgengrauen, bis morgen früh um 6. Heute noch deine Frau und morgen meine Ex. Es sind Hardcore-Days, da ist alles erlaubt. Das sind 100 Gramm und das wird alles verbraucht. Das sind sexy Mamis, die sexy Hotpants. Oben ohne meine sexy Top-Dance. Zieh dein Slip aus, tanz für mich. Nenn mich Michael Jackson mit der Hand im Schritt. Das ist der Power ins Wochenende, Nachtschwärmer. Willkommen! Und zwar heute ganz speziell ins weihnachtliche Wochenende. Ganz harmlos an. Wie heißt eine 18-jährige chinesische Jungfrau? Die heißt Zu. Und eine 28-jährige, die heißt Zuzu. Und wie heißt die 38-jährige chinesische Jungfrau? Die heißt Zu Dumm Zu. Okay, ist so gut. Treffen sich zwei Freunde nach Jahren wieder. Peter, Heinz, wie geht es dir? Gut, und dir? Ja, ach übrigens, ich heirate übermorgen. Ach ja, schön. Meine zukünftige verlangt vorher noch einen AIDS-Test. Hast du eine Idee? Ja, siehst du da die Schafsherde? Hat sich über unserem Kinzig da zugespielt. Siehst du die Schafsherde davon? Ja, Heinz, ja, also pass auf. Geh jetzt hin, du hältst dein Ding raus. Wenn die Schafe dran lecken, hast du kein AIDS. Aber wenn sie abhauen, weißt du Bescheid. Gesagt, getan, 500 später. Peter, ach hallo Heinz. Hey Peter, und? Hast du geheiratet? Heinz, bist du verrückt? Ich bin jetzt Schäfer geworden. Nee, was ist das schön? Check your buddy. White Christmas, all dreaming of a white Christmas. Everybody's dreaming of a white Christmas, and Siegfried sings the one I song. Alle Jahre wieder. Shut up. Wieso? Es war doch schön. Shut up. Let us rest. You will find me in the place I

absoluter Wahnsinn. Eh? James Brown, Led Zeppelin, Run DMC. Da ist alles drin. Aus guten alten Tagen. Wir haben 21.46 Uhr, Nachtschwammer ist leider wieder Zeit für die Werbung, das muss sein. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von... Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Sendung? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! Und 1 und 2 und 3 und 4? 800.000 Lichter, Weihnachtsdorf, Riesenrad, Sternenhimmel, Schneeflockenweg, Feuershows, Feuerwerk und Live-Musik mit internationalen Stars. Hitradio Ohr lädt ein zum romantischen Weihnachtsmärchen, dem Triberger Weihnachtszauber an Deutschlands höchsten Wasserfällen. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket der Deutschen Bahn ist der Eintritt ermäßigt. Erleben Sie den Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember, täglich von 15 bis 21 Uhr. Info und Tickets auf triberger-weihnachtszauber.de. So viele Lichter. Die Kultreihe bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt, mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die denn da? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Wenn's da schlecht geht, dann musst du auf die Tanzfläche gehen und tanzen. Schwofen musst, bis der Schweiß an der Nase rennt. Es ist gerade egal, was für Lieder laufen, es geht voll ab auf der Tanzfläche. Alle Sorgen tanzen wir einfach weg. Komm, zwischendurch trinken wir auch noch einer. Auf gut Badisch bei Hitradio Ohr. Und jede Woche kommt eine brandneue Folge hinzu, deren Premiere immer am Montag in der Morning Show und um 18.15 Uhr. Braukultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis in Gold. Mit den unverkennbaren Bierspezialitäten. Seit über 150 Jahren in der guten Gastronomie zu finden. Und in der Region zu Hause. Jetzt aktuell. Ulmer Winterbock. www.ulmer-bier.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Hitradio Ohr und die Bäckerei Riga spielen Rigas Bäcker Bingo. Machen Sie mit und gewinnen Sie vom 12. bis zum 30. Dezember einen schicken Smart für ein Jahr von S&G und viele weitere Preise. Teilnahmekarten bei Hitradio Ohr und in Ihrer Riga-Filiale. Weitere Infos im Web unter www.hitradioohr.de. Hallo Papa, bist du hier irgendwo? Vati, hallo. Bist du zu Hause? Wo bist du? Papa ist nicht mehr da. So wie viele Menschen, die jedes Jahr auf deutschen Straßen verunglücken. Das Risiko tödlicher Unfälle ist gerade auf Landstraßen besonders groß. Deshalb fahren Sie vorsichtig. Mehr unter runtervomgas.de. So, das ist ganz kurz gesagt. Heute in einer Woche bin ich wieder hier, ab 19 Uhr, ganz klar. Und nach 23 Uhr baue ich ab und fahre schnurstracks nach Aachen ins Codex. Da lege ich anschließend auf. Das ist nämlich der Tag vor Silvester. Im kleinen Club lege ich da auf. Silvester ist übrigens Codex zu, geschlossen, Silvester. Und dann ist ja der Silvester direkt, das ist hier in Offenburg. Und da ist der liebe Charlie bei der Hitradio Silvester Party nach. Und da bin ich im Bax. Bax, B-A-X. dann bitte lernt mich doch kennen über Internet. Aber nicht persönlich, einfach so. Geht auf meine Seite charlie2000.de und klingt auf die Links. Einer zu Facebook und einer zu Weg in Wien. Wer Lust dazu hat, klickt an, ich bestätige das. Und wir sind Freunde, in Anführungszeichen. Auf dieser Seite gibt es auch die Möglichkeit, nachzuschreiben, an die Sendungen nachträglich runterzuladen. Ja. Jetzt Codex Megaprogramm über Weihnachten. Heute Freitag. Pompös, bald pompös. Pompös mit zwei Ö, zwei S. Pompös oder wie, hä? Egal. Boing, Bumchak. Kennt ihr den Song noch? Let's go. Von Rofo, das war mal der Überknaller. Vor einigen Jahren. Also, schmücke den Codex, schmückt mit uns den Codex Weihnachtsbaum, heißt die Unterüberschrift heute. Ihr bringt mit, wenn ihr Lust habt, Weihnachtskugel, Lametta, Lichterketten, Weihnachtsschmuck, Holzschmuck und so weiter, dann bekommt ihr für jedes Teil 5 Euro. Aber das gilt nur bis 0 Uhr. Bis 24 Uhr heute. Und dann nur maximal 3 Stück. Mücke mit uns den Codex Weihnachtsbaum. Das ist heute angesagt. Und dann ist ja heute auch noch Maximum Clapping. Und zwar ab 23 Uhr schaltet ihr um ins Codex. Da kommt dann live von dort alles, was aufgelegt wird. Und zwar Adriano Milan. Was, wieso habe ich wieder eine Rückkopplung? Ich drehe wieder zu laut auf. Adriano Milano, großer Club, wie ich hier lese. Und im kleinen Club DJ Tom und Johnny F. So, morgen Samstag ist Heiliger Abend. Ab 23 Uhr geöffnet, ganz gediegen. Jeder, der als Nikolaus bzw. Weihnachtsmann kommt, hat Eintritt frei. Und jetzt wird gewählt, der schönste Weihnachtsmann oder Weihnachtsfrau, wie auch immer. 100 Euro Freiverzehr, zweiter Preis 50, 25 Euro. Dann kommt der Sonntag, der erste Weihnachtsfeiertag. Jeder mit Weihnachtsmütze bekommt 10 Euro Freiverzehr. Frohe Weihnachten. Dann geht's weiter. Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. Red X-Mess. Wenn du das Wort Red X-Mess hast, und zwar heißt das Buchstaben-Bingo. Ihr müsst Red X-Mess zusammenbekommen. Ich habe es vorher falsch gesagt. Red X-Mess. Da bekommt ihr eine Flasche 0,7 Liter Original Smirnoff gratis. Bis 0 Uhr jeder Longdrink nur 2 Euro. Und in den Longdrinks gibt es die Buchstaben dazu. Da heißt es dann sammeln und tauschen. Okay, das war das Megaprogramm. Muss ich erstmal Luft holen. Was haben wir? 21.55 Uhr. Willkommen, Landschwärmer. Volle Kanne hier ins Wochenende. Let's go! Let's go, let's go, let's go! I'm the man that makes you clap your hands. Das Special am Freitagabend bei Hitradio Ohr. Hello, hello, on your radio. Welcome to Saint-Tropez. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time.

wie so heimlich und ganz leise und auf ganz spezielle Weise die Mundwinkel nach oben zieht. Schön, dass es Gefühle gibt, die man nicht erklären will, und ich hab so ein Gefühl. Leise und auf ganz spezielle Weise die Mundwinkel nach oben zieht. Schön, dass es Gefühle gibt, die man nicht erklären will. Soll ich auch so ein Gefühl? Es ist so schön, schön, dass es uns gibt. Ich glaube, ich bin verliebt. After the party in the hotel lobby, then we all to the room like room. In your mouth, or open up your blouse and pull that G-string down south. Ooh, okay, shout it. One's company, two's a crowd, and three's a party. Your girl ain't with it, I got somebody. In my nature, she's naughty. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 + 2, I'm gon' undress you. Then we gonna go 3 and 3, you gon' undress me. Then we gonna go 4 and 4, we gon' freak some more. But first, Kinderlein, komm, oh komm, doch heil. und Liebe auf Erden. Wundervoll. Oh, Nachtschwärmer, das ist ein guter alter Bekannter. Den kennen wir alle. Robert Miles, Children, Spezial. Oder speziell gewisse Übereinstimmungen mit dem Original sind vorhanden. Ja, 22.11 Uhr. Hier geht's in zwei nachtliche Wochenende. Ah, super. Da erinnere ich mich ganz gern daran an einen Robert Miles. Das war stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Wunsch zur Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Sie wollen Erotik, ja. Sie wollen Spaß und Spannung, ja. Dann gibt es nur eines. Ja. gal dem catchy now. Going at the club at night time, bubbling pandy with the after the school, yeah, don't believe they lose sight of him. Many, many time pass by and I'm here in frame, oh, solely, jumping at the trap for the one them who can't find J on me. Trouble it come by the double and him receive a bully. When the family them struggle, it's another example of what rainy day bring. Bitch, on a cool and can't get over this so far. Live up the life, got life worth the living. It's a rainy day, yeah, the sun will shine. It's a rainy day, it's a rainy day. It's a rainy day, it will turn alright. It's a rainy day. Aus den 90ern, super stark, eh? SMC. Yes. The bad times in life is like a telephone. You never know when it's gonna ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put on the... Al, du Verkäufer? Carry on. Wir haben jetzt einen ganz starken Kaffee gemacht. Ich hoffe, er ist wieder einigermaßen nüchtern. Ne? Ja, was gibt's? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Ach, Al, komm. Sei friedlich. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Ja, ja, ja, ja. Gut, dann habe ich das geschafft, dann sind die Wiesen jetzt friedlich hier in der Ecke. Es ist wirklich an der Zeit, den Gürtel enger zu schneiden. Also, Peck, auf was kannst du verzichten? Offensichtlich auf den Orgasmus. Oh, Liebe auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Kommt, alle mitmachen. Schwebt immer mit bunten Kugeln. Denn wir haben Grund zum Jubeln. Fröhliche Weihnachten an alle! This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true. I came up here to ride, light a fire, make it hot. I don't wanna take no pictures, I just wanna take some shots. So come on, let's go, let's lose control. Let's do it all night till we can't do it no more. To the sound, turn it up and watch it pound. We gon' rock it to the top until the roof come burning down. Yeah, it's hot in her, the temperature has got these ladies getting freaky. I got freaky, crazy. I was chilling with my lady. I didn't come to get bougie. I came here to get crazy. I was born to get wild. That's my style. If you didn't know that, well, baby. Time of my life, and I never felt this way. 22.19 Uhr. Willkommen, oder wer noch dabei ist. Hallo. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall. Ja, das Codex hat ja ein umfangreiches Programm über Weihnachten. Und wer das nicht alles behalten kann, der geht einfach auf codex-club.de. I'm the party application rocking just like that. Also ich finde den Mashup ganz stark gelungen. Mit Journey dabei. Ja. Ja. Seid ihr so leise? Charlie, macht einfach Spaß. Jetzt kommt gleich der richtige Kick. Die Folter! Go, go. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was so strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, let record.

Weihnachten in Walton's Mountain. Jedes Jahr, wenn ich eine Edeltanne für den heiligen Abend im Garten meines Nachbarn klaue, wandern meine Gedanken zurück in jene schwere, aber doch schöne Zeit in Walton's Mountain. Bereits im Juli begann die ganze Familie mit den Weihnachtsvorbereitungen, weil wir so arm waren. Besondere Freude machte es mir und meinen Brüdern Jim Bob und Bob Jim, Geschenke im alten Drugstore vom alten Ike einzukaufen. Es geht uns Waltons dieses Jahr mal wieder immer noch ganz schön dreckig. Brauchst du einen Job, John Boy? Du könntest dich wieder mal für 10 Cent eine Stunde lang nackt von mir auspeitschen lassen. Nein, danke, Ike, ich kann nicht. Aber frag mal Oma. Mein Gott, waren wir arm. Trotzdem freuten wir uns alle auf unser traditionelles Familienessen am Heiligabend. Pa selbst hatte einen Truthahn aus Holz gesägt und mit Sägemehl gefüllt. Wir hatten nichts, nur uns. Das war verdammt wenig. Aber immer noch wird mir warm ums Herz, wenn ich an die Stimme meiner kleinen Schwester Elizabeth denke, wenn wir uns eine gute Nacht wünschten. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elizabeth. Darf ich deinen Pillermann denn jetzt loslassen? Das ist meiner, Elizabeth. Und was habe ich dann hier in der Hand? Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Jason. Wer ist Jason? Gute Nacht, John Boy. Weihnachten in Walton's Mountain. Ach, Monopoly habe ich früher geliebt. Mach so viel Geld, wie es geht und schick die anderen in den Knast. Für jeden Luxuspuff, den du errichtest, kannst du eine Kirche einreißen. Ja, ja, das wissen wir schon. Ich hatte ihm erklärt, dass es im Weihnachtsmarkt hier Monopoly gibt, in Offenburg. Bye. nach 22 Uhr lege ich ja den Schärfe gerade ein bisschen. Also, das sagt das kleine Ohrenschmalz. Jeden Tag kommt ein Stäbchen mit Watte und will mich holen. Dann verstecke ich mich hinter den Knorpelchen und das kriegt mich nicht. Sagt das kleine Karies, zu mir kommt täglich so ein Borstentier und will mich holen. Ich verstecke mich schnell in einer Zahnlücke und es kriegt mich nicht. Sagt das Scheidenpilzchen, bei mir kommt immer so ein Glatzkopf. Erst weiß er nicht, ob er rein oder raus will, und dann kotzt er mir die ganze Bude voll. Platzt das kleine Karies heraus. Den Scheißkerl kenne ich. Alles Kacke oder sowas? Ist ja krass, Mann! Musik! ist der letzte Müll. Es ist total altmodisch. Das ist Teufelsmusik. Die Ursache Nummer 1 für Schwangerschaften, Gewalt an Schulen und Lederhosen. Man gönnt sich ja sonst nicht. Nichts ist unmöglich. Ordnungsdienst. Gerade 22.43 Uhr gehabt. Hallo Nachtschwärmer. Hier geht's ins weihnachtliche Wochenende. Mein Freund Erwin, der von Weihnachten nicht viel wissen. Mach wenigstens eine Anzeige für mich, Erl. Komm, reiß dich mal zusammen hier. Hey, Nachtschwärmer, da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Erl, ich warne dich, du hast noch eine Chance. Jetzt mach's richtig. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Er will's wissen, ne? Ganz kurz die Werbung. Werbung. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kann so laut sagen. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, jetzt kommt heute zum letzten Mal meine Werbung. Wie erwähnt, heute in einer Woche, ein Tag vor Silvester, ist der liebe Charlie wieder hier, natürlich ab 19 Uhr. Und nach 23 Uhr fahre ich gleich los in die Diskothek Codex nach Aachen. Da lege ich mich auf anschließend im kleinen Club, der nennt sich Black Forest, zweiter Eingang links. Und Silvester, die Hitradio-Party Silvesternacht hier in Offenburg. Da bin ich auch dabei. Und zwar im Lokal Bax, Kellerbar Bax. Besucht mich mal, Nachtschwärmer. Man zahlt ja nur einmal Eintritt für alle Kneipen, die mitmachen. Einfach super. Jetzt kommt Codex Werbung. Heute geht wieder die Post ab. Oh, oh, oh, ja. Und zwar heute Ball pompös, pompös. Schmücke mit uns den Weihnachtsbaum. Den Codex-Weihnachtsbaum heißt's. Und ihr bringt mit Weihnachtskugeln, Lametta, Lichterketten, Weihnachtsschmuck, Holzschmuck und so weiter. Alles, was in den Baum passt. Für jedes Teil bekommt ihr 5 Euro. Freiverzehr. Also diese Aktion gilt also nicht nur bis 0 Uhr, ja? Und maximal 3 Stück. Aber immerhin, 15 Euro ist auch ein Wort. Dann morgen, Samstag, Heiligabend. Ganz gediegen, jeder 23 Uhr ist Einlass. Also später als sonst. Ja, ich weiß, entweder drehe ich den Kopfhörer zu viel auf oder bin schwerhörig. Ja, beides wird sein. Samstag, 24. Dezember, also morgen, Merry Xmas. Jeder, der als Nikolaus beziehungsweise Weihnachtsmann kommt, Eintritt frei bis 0 Uhr. Wahl zum Weihnachtsmann 2011, erster Preis 100 Euro, 50, 25, Freiverzehr. Dann kommt der erste Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 25. Dezember, Mützen- oder Zipfelnacht. Jeder mit Weihnachtsmütze bekommt 10 Euro Freiverzehr. Dann kommt der Montag, 26. zweiter Weihnachtsfeiertag, Red X-Mess. Wenn ihr das Wort Red X-Mess zusammenbekommt, das ist nämlich Buchstaben-Bingo, dann bekommt ihr eine Flasche Smirnoff 0,7 Liter gratis. Und zu jedem Longdrink bekommt ihr einen Buchstaben. Der kostet übrigens, der Longdrink, bis 0 Uhr nur 2 Euro. Da müsst ihr sammeln und tauschen, ja? Aber das war es schon mal und das hat einiges gebracht nach Schwärmer. Dieses Buchstaben-Bingo. Und wie gesagt, nachher. Oh, ich habe nur noch 10 Minuten. Nachher schaltet es um ins Codex. Und ich fahre nachher auch hin. So, jetzt mache ich hier einen kleinen Jahresrückblick und ganz kurz zusammengefasst. Und zwar the best of. The best of. Da lacht der der Blinder. Expert is waiting for you. Macht Spaß? Yes, sir! What a beautiful day. Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts. Also, alle ein schönes Weihnachtsfest von Charlie 2000. Einfach näher dran. Fröhliche Weihnacht überall, fröhliche Weihnacht überschall. Weihnachten auf, Weihnachtsdorf, Weihnachtsduft in jedem Schall. Fröhliche Weihnacht überall, fröhliche Weihnacht überschall. Fröhliche Weihnacht überall, fröhliche Weihnacht überschall. Don't want no, don't want no, don't want no, don't want no. Can't touch this. Don't want no, don't want no, don't want no. Can't touch this. Don't want no, don't want no, don't want no. Can't touch this. Don't want no, don't want no, don't want no. Can't can't touch this. Don't want no short and thick man. You can't touch this. What in the world is that fucking thing? You need some fucking tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Touch this. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. Don't want. Can't touch this. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Can't touch this. Schon allen ein schönes Weihnachtsfest. Das war's mit eurem Charlie 2000. Jetzt wirklich ablenken.